1. Im 5. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Juda war, Herods als Tetrarch über Galilea Hechte, sein Bruder Philippus die Gebiet Icherar und Trachonitis Verwaltet und Lysanias Tetrarch von Abilene war. 2. In dieser Zeit, warend Annas und Caiphas als Hohepriester dienten, erging das Werk Gottes Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. 3. Daraufhin zog Johannes durch die gesamte Jordanregion und verkündet ein Torf der Busse, diese Vergebung der Sünden für und sollte. 4. Dies entsprach der Prophezeiung des Jesaja, in der geschrieben steht, ein Stimm ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet sein Fade. 5. Jeds Tal soll aufgefulten Jeder Berg so I hugel abgetragen werden, Krumwedge sollen gerade und Holpridge fade eben werden. 6. So das all mention das Heil Gott sehen werden. 7. Als die Volksmengen zu im Herauskommen, im sich Torfen zu lassen, sagte zu ihnen, Schlangen Brat, wer hat you gelert, dass dem Kommenden Zorngericht entfliehen konnt? 8. Bringt daher Früchte Havea. Die Ue Busse entsprechen, und sagt nicht zu euch selbst, wir haben Abraham zum Vater. Den ich versichere euch, Gott ist fahrig, aus diesen Steinen kinder für Abraham zu erwecken. 9. Die Axt ist bereits und die Wurzel der Baum gelegt, Jedebaum, der kein guten Frucht tragt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 10. Die Volksmengen fragten in der Rofin, was sollen wir denn tun? 11. Antwortet ihnen, wer's Wegewander besitzt, soll dem eins geben, der Kinis hat, und wer Speisen hat, soll ebenso handeln. 12. Ort Zolner kamen, im sich Torfen zu lassen, und fragten in e Meister, was sollen wir tun? 13. Sagt zu ihnen, fordert nicht mehr ein, als euch vorschrieben ist. 14. Soldaten fragten in Ebenfalls, und wer, was sollen wir tun? Antwortet ihnen, belastig niemanden, erpresst niemanden und seid zufrieden mit ihrem sold. 15. Die das Volk wolle erwarten war und sich fragten, ob Johannes vielleicht der Christus sei. 16. Begann Johannes zu allen zu sagen, ich torfuk mit Wasser, es kommt jedoch jemand, der starker ist als ich, dessen Sandalen Riemen zu losen ich nicht würdig bin. A word uke mit heiligem geist und fuhr torfen. 17. Holt die Werfschaufel in der Hand, im seinen Dreschplatz grundlich zu reinigen und den Weisen in sein Schoen zu sammeln. Die Spru hingen word of mit unloschbarem fuhr verbrennen. 18. Mit weilen weiteren Ermannungen verkündet a dem Volk die frohe Botschaft. 19. Doch Herods, der Tetrarch, den Johannes wegen Herodias, der Frau Sein's Bruders, und wegen all der Bosen Taten, die Herds began gen hat, Tadelti, 20. Fugte all dem noch hinzu, das Johannes ins Gefängnis werfen ließ. 21. Des erreinit sich, als sich das gesamte Volk torfen ließ und auch Jesus getorft word und betet, 22. Das sich der Himmel aufnit und der Heiliggeist in sichtbare Gestalt wie ein Torbauf in Herabkam. Zugleicher tonte ein Stimm vom Himmel, die Sprach, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gesucht. 23. Als Jesus sein Werken begann, war ungefähr 30 Jahre alt und galt als Sohn des Joseph, der ein Sohn des Eli war. 24. Des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janai, des Joseph. 25. Des Mattathia, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai. 26. Des Marth, des Mattathia, des Simei, des Josek, des Joda. 27. Des Johannan, des Risa, des Zerubbabel, des Selthiel, des Neri. 28. Des Melchi, des Adi, des Kozum, des Elmadam, des 29. Des Joshua, des Elisa, des Jorim, des Mattath, des Levi. 30. Des Simeon, des Judah, des Joseph, des Jonam, des Eliakim. 31. Des Malia, des Mena, des Matata, des Nathan, des David. 32. Des Isai, des Obed, des Boaz, des Salma, des Nahesson. 33. Des Adminadab, des Arni, des Hezron, des Perez, des Judah. 34. des Jacob, des Isaac, des Abraham, des Thera, des Naa, 35. Des Serek, des Rigu, des Peleg, des Eber, des Selah, 36. Des Kenan, des Arphaxad, des Sem, des Noah, des Lamech, 37. Des Methuselah, des Henoch, des Jared, des Mahalaleel, des Kenan, 38. Des Enos, des Seth, des Adam, devon Gott stamte,